Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, mein Körper ist mein Kapital. Wer von euch kann das sagen? Ich würde gerne reden, unter anderem vielleicht mit einer Hure oder mit Leuten, die ungewöhnlich im prostituierten Milieu arbeiten. Vielleicht mit einem transsexuellen Menschen, der als Hure arbeitet. Ich würde gerne reden mit Models, mit Extremsportlern, vielleicht mit Pornodarstellern oder mit jemandem, der oder die sich hochgeschlafen hat. Mein Körper ist mein Kapital. Also wer sich angesprochen fühlt, wer das von sich so sagen kann, von seinem Leben, der möge anrufen, wenn er Lust hat dazu. Oder sie mag anrufen, wenn sie Lust dazu hat. Telefonnummer 0180 5678 111. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Herzlich willkommen, Michelle. Ja, hallo. 21 Jahre alt. Ja. Dein Körper ist auch dein Kapital? Ja, doch, könnte man sagen. Was bist du vom Beruf? Ich bin seit 2 Jahren Callgirl. Mhm. Und ja, mittlerweile seit 2 Monaten bin ich Table-Tänzerin. Und ja, ich hatte eigentlich mir überlegt, mehr oder weniger das Callgirl-Dasein ein wenig zurückzuschrauben. Erklär uns doch mal genau, was du als Callgirl machst. Ja, das sieht also folgendermaßen aus. Ich habe keinen Zuhälter oder so etwas. Mhm. Also ich mache das ganz frei von mir aus. Und ja, vielleicht sollte ich ganz kurz dazu sagen, also ich bin vor 2 Jahren dort reingerutscht durch meinen Ex-Freund. Mhm. Der hat also einen Zuhälter gekannt. Und ja, dann sind wir also Wochenende auch losgezogen und mir gefiel das auch ganz gut eigentlich. Und um etwas auszuprobieren, sind wir also samstags immer in dasselbe Lokal gegangen. Mhm. Und dort kamen dann auch die Männer auf mich zu. Ja, und das hat mir also auch tierischen Spaß gemacht, also mit denen dann je nachdem aufs Zimmer oder ins Hotel zu fahren. Mhm. Oder also die Arbeit bestand darin, dass du erstmal mit den Männern an der Bar gesessen hast, die auch zum Trinken animiert hast, ja, wahrscheinlich, ja, ne? Zu teuren Getränken, Champagner, ja, Cognac oder sowas. Ja. Und dann gegebenenfalls bist du mit diesen Männern auch aufs Zimmer gegangen. Ja. Oder in ein Zimmer irgendwo hin. Ja, natürlich, klar. Mhm. Aber es kam, musste auch immer alles so stimmen. Also er musste mir auch gefallen, aber ich bin nicht wirklich mit jedem mitgegangen oder so. Es ging hauptsächlich darum, er musste mir gefallen. Mhm. Denn ich habe. Also das ist dann schon ein Unterschied zur normalen Prostituierten, ja, oder? Mhm. Doch, auf jeden Fall. Also denn es war ja eigentlich von mir auch gar nicht so geplant, dass das überhaupt mein Beruf sein würde. Mhm. Ne, es war eigentlich nur Spaß an der Freude. Das hast du 2 Jahre gemacht? Das habe ich 2 ja, Jahre. Aber dann als Hauptjob? Ja, ganz genau. Wie oft bist du da in der Woche losgezogen? War das eine tägliche Aktivität? Ja, doch. Also ich bin von Montag bis Sonntag eigentlich jeden Tag, von morgens bis späten Nachmittag. Manchmal auch kam dann, wenn ich zu Hause war, wurde ich dann angerufen, dass ich dann halt noch nachts losgetigert bin. Mhm. Gab es denn oft den Fall, dass du zu jemandem gesagt hast, also bis hierhin und jetzt nicht weiter? Ich gab es schon. Das gab es auf jeden Fall. Und waren die Männer denn nicht sauer, wenn die da vielleicht schon ein paar Mark versoffen haben mit dir und dann gab es eben keinen Sex danach? Ja gut, ich habe aber von vornherein schon mit ihm abgeklärt, so und so kann das laufen. Mhm. Und wenn ihm das gefallen hat, okay, dann können wir darüber sprechen. Aber anders war es dann auch so, dann wussten wir von vornherein, ach so, ja gut, das kann ich nicht tun und dann brauche ich mich da auch gar nicht weiter mit abzugeben. Mhm. Ne? Also die Situation, in der warst du erst gar nicht, dass du im Bett mit jemandem warst, mit einem fremden Mann und dass du dich abgrundtief geekelt hast, das gab es gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Also es war schon immer ein ansprechender Mann. Ja, du hast mit 19 Jahren angefangen. Ja. Was hast du vorher gemacht? Vorher habe ich ganz normal Schule, Lehre. Und was für eine Lehre? Ich habe als Krankenschwester meine Lehre. Als Krankenschwester. Und absolviert, abgeschlossen? Ja. Ja, toll. Mhm. Von der Krankenschwester zum Callgirl. Ja. Und jetzt geht's zum Table Dancing, oder was? Das sind also diese attraktiven Mädchen, die auf Theken, die Männer heiß tanzen. Ne? Ganz genau. Mhm. Erzähl mal, wie es jetzt zu dieser Entwicklung kam, vom Callgirl zur Table Dancerin. Ja, und zwar ist das einfach das Lokal, wo wir uns samstags also immer trafen. Die haben es also umgebaut und jetzt ist also dieser Table Dance voll im Kommen. Mhm. Und ja, man hat mich einfach angesprochen, ob ich das nicht machen würde, denn mein Körper wäre für die Männer sehr ansprechend. Mhm. Und ja, gut, habe ich gesagt, okay, ich kann es ausprobieren. Wenn es mir nicht gefällt, muss ich es sein lassen. Und wie viele Auftritte hattest du schon? Oh ja, eine Menge. Eine ganze Menge. Oh ja. Also ich weiß nicht, tierisch, ja, aufregend, auch wenn man dann, also ist ja so, dass du auf der Theke tanzt, ja, ne? Ja, also es ist so ein, das war vorher eine Tanzfläche. Es ist also jetzt nicht mitten auf der Theke, aber die haben also die Tanzfläche über die Theke mit drüber weggezogen. Mhm. Also im Prinzip bin ich schon ganz nah bei den Männern. Mhm. Und das ist dann so ein Striptease auf dieser Tanzfläche. Bitte? Das ist ein Striptease, ne? Den ja, du da absolvierst. Ja, ja. Wie weit gehst du? Also entkleidest du dich nur oder gibt es auch, dass du dich in etwa versuchst selbst zu befriedigen oder es andeutest? Nee, es ist also reine Entkleidungssache. Also ich gehe dorthin, tanze an der Stange und ja, wälze mich dann über den Tresen. Also erst so eine Stange irgendwo und da hältst du dich fest und ja, machst erotisch obszöne Bewegungen. Ja, obszön. Ja, obszön natürlich nicht. Aber so in der Richtung, ja. Ja. Und das ist also ein reiner Striptease. Das ist also nichts mit Selbstbefriedigung oder sonstigen Sachen. Das ist einfach nur das ästhetische Tanzen. Ist ja eigentlich harmloser als das, was du vorher gemacht hast. Auf jeden Fall. Ja. Ich sag mal, das Ganze an sich hat mir schon Spaß gemacht. Es ist also nur in meinem Bekanntenkreis ist in letzter Zeit sehr viel passiert, wo ich dann doch schon ein bisschen zurückgeschreckt bin. Und was ist passiert? Es sind zwei Mädchen, also spurlos verschwunden seit mehreren Monaten. Und das hat mir doch schon zu denken gegeben. Und ich meine, gerade in dem Milieu hört man das viel. Also du meinst, dass dieses Table Dancing jetzt der sicherere Job ist auch für dich? Für mich persönlich, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Verdient Fall. Man da auch so viel wie beim Call-Girl-Dasein? Ja, eigentlich noch das, mehr. Noch mehr? Wie viel verdienst du im Monat? Wie viel hast du Cash auf der Hand? Also so meine, ja, 6.000 Mark Cash. 6.000 Mark schon. Und wie viel Mal kommst du dann in der Woche zum Einsatz? Jeden Abend? Nee, das ist also meistens Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und zweimal im Monat, also auch einen Montag. Ah ja, und den Rest der Woche hast du frei dann? Den Rest der Woche habe ich frei. Ist ja wunderbar, vielleicht sollte ich auch Table Dance machen. Machen das auch Männer? Spaß, doch, ja klar. Also ich bin ich wahrscheinlich viel zu alt für Ach, schon. Nö, nein, das nicht. Michelle, unser Thema heißt immer heute Abend, mein Körper ist mein Kapital. Ja. Nun sind wir natürlich alle äußerst scharf darauf, uns vorzustellen, wie du aussiehst. Ja. Beschreib dich doch mal. Ja, also ich bin 1,75 Meter groß, habe lange braune Haare, ja, durchschnittliche Figur, also ich wiege 59 Kilo. Erzähl uns von deinem Busen. Ja, der ist normal geformt. Ja. Also, wie groß? Ich habe Körbchengröße 85 C. Ja. Ja, also schon ein bisschen. Ja. Ja, eigentlich habe ich ziemlich lange Beine. Das zeigt das vielleicht dann so aus, dass das noch erotischer wirkt auf die Männer. Weil das ist natürlich beim Table Dancing auch verschärft scharf, ne? Ja, das stimmt. Finde ich auch, ja. Also wenn man dann die Beine so schwingen kann. Ja. Es ist ja schade, dass du kein Bildtelefon hast. Ja, das ist ja schade. Das habe ich vorhin übrigens noch vergessen zu sagen. Alle, die ein Bildtelefon haben heute, sind natürlich extrem willkommen bei dem Thema. Da kann man sich das, also können wir uns das, zumindest die Fernsehzuschauer und ich, wir können uns das besser vorstellen. Was tust du denn, dass dein Körper dein Kapital bleibt? Was tust du für deinen Körper? Ja, also ich treibe unheimlich viel Sport in der Zeit, die mir so frei bleibt. Ja, also ich treffe mich dann auch ab und zu mit Freunden und gehen wir ins Fitnessstudio. Ja, also ich habe da unheimlich viele, ich jogge zum Beispiel morgens immer. Ich bin dann meine 6-7 Kilometer dann unterwegs. Ah ja. Also ich tue eigentlich schon eine Menge. Wenig Alkohol? Gar nicht. Gar kein Alkohol? Nee, also jetzt gut, ein Sekt, ein Champagner darf auch schon mal sein, aber alles andere nein. Also du hast da schon Auge drauf, weil du letztendlich ja dein Geld verdienst mit dem Körper. Und du hast das noch eine Weile vorzumachen wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Und zwar ist mir jetzt vor 14 Tagen was Blödes passiert. Also meine Familie weiß es nicht. Und ich musste also immer um dieses Thema drum rumschweißen, was ich denn beruflich tue. Ja. Und dadurch konnte ich das jetzt drauf schieben auf meine Lehre. Dadurch, dass ich ja Krankenschwester die Lehre gemacht habe, habe ich dann immer gesagt, ja, ich mache ambulante Pflege. Ich meine, Info schön, ist ja, ja auch eine ambulante Pflege. Natürlich, klar, ja, ja. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt, ne, irgendwas muss passieren, dass das jetzt mal endlich geklärt wird. Ja. Und ja, vor 14 Tagen, wie gesagt, war ich dann auch in meinem Lokal und habe getanzt und mein Auftritt war zu Ende und siehe da, meine Schwester kam zur Tür. Ui. Sie sah mich, sie guckte und ging. Mhm. Ja, und nun versuche ich sie natürlich zu erreichen, um mir das Ganze auch irgendwo zu erklären. Seitdem versuchst du sie zu erreichen? Ja, und es klappt also überhaupt nicht. Also sie blockt alles ab und ihr Freund, der wirft mir schon irgendwelche Sachen vor, dass ich Familie zerstören will und so. Aber ich denke mir mal, das ist meine Sache, es ist mein Körper und ich muss damit leben. Sehe ich auch so, ja. Das musst du für dich ganz genau hinkriegen und entscheiden. Und ich bin ja im Prinzip der gleiche Mensch wie vorher. Ich habe mich deswegen ja nicht verändert. Was meinst du, was deine Eltern sagen? Oh, die würden, glaube ich, aus allen Wolken fallen. Aber du bist entschlossen, das durchzufechten. Ja, natürlich. Und nicht wegen der Familie, nicht wegen der Leute, jetzt diesen Job sein zu lassen. Nee, absolut nicht, weil ich denke mal, es ist dieser Beruf, der mir im Moment Spaß macht. Obwohl ich natürlich auch den Kranken draußen im Lande eine so hübsche Krankenschwester Michelle gönnen würde. Ne? Also denen entgeht natürlich auch was. Ja gut, das wäre die andere Alternative, die ich dann ausüben könnte, wenn das... Man kann ja auch Table Dancing vielleicht in der Klinik machen, ne? Nee, das könnte man auch. Das wäre eigentlich auch mal. Ich weiß, wie schnell die Jungs gesund werden. Ja, genau. Michelle, ja. Danke für deinen Anruf. Ich danke. Toi, toi, toi. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema... Heute Nacht, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Heute Nacht heißt, mein Körper ist mein Kapital. Wer von euch sieht das so? Wer von euch hat einen Job, einen Beruf, eine Tätigkeit oder ein Hobby vielleicht, wo der Körper sehr im Mittelpunkt steht, als Extremsportler, als Prostituierte, als Pornodarsteller? Oder, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wer von euch hat Karriere gemacht durch den Körper, nämlich, dass er sich profan ausgedrückt nach oben gepoppt hat und den Körper gezielt eingesetzt hat, um nach oben zu kommen in Wirtschaft, Politik, Showbusiness oder was? Also wer mit mir darüber sprechen möchte, Telefonnummer 0180-5678-111. Sven, begrüße ich herzlich und Sven ist 29. Ja, hallo Domian. Sven, was machst du denn? Ich bin 1991, habe ich Callboy gemacht. Ja. Aus finanziellen Gründen und zwar... 91? 91 war das. 91, ja. Aus finanziellen Gründen, ich habe meine Ausbildung gemacht und meine Eltern konnten mich damals nicht unterstützen. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Bitte? Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Zum Kaufmann im Einzelhandel. Und damals hatte ich eigentlich auch noch ein ganz gutes Aussehen, vom Körper her. Ja, und dann saß ich irgendwann bei einem Freund zu Hause und dann habe ich so eine Zeitung durchgelesen und dann stand da drin, suchen eben halt männliche Models. Da habe ich dann angerufen, bin da dann abends hin, habe mich da vorgestellt und bin auch gleich in dem Club geblieben, als... Callboy für Männer eben halt. Also Models, eben kein Model, sondern wirklich als Callboy da. Ja, ja. Man genau. Nennt das dann Model, ne? So nannten die das. Nannten ja. die das, ne? So, und... Was heißt das? War das ein Gay... Das war ein Gay-Club, ja. Gay-Club, ja. Ja, mhm. ja. Also mittlerweile gibt's den auch schon gar nicht mehr. Ja, da bin ich dann hingegangen. Ich habe die erste Zeit hieß es dann eben halt, wenn ich mit dem Gast auf dem Zimmer gehe, 100 Mark für mich und 100 Mark für... den Herrn dann eben halt, ich möchte den Namen nicht sagen, vielleicht wieder ja mal die Sendung. Nee, den Namen müssen wir nicht nennen. Genau. Nee. So, und das habe ich dann ja 3 Monate gemacht und irgendwann kam ich dann mal so auf die Idee eben halt, warum soll der eigentlich noch mit daran verdienen, mache ich das doch einfach selber. Bin dann einfach erstmal so losgegangen. Es gibt ja in Hamburg genügend Möglichkeiten, um eben halt Männer kennenzulernen. Ja. Und hast dich und deinen Körper verkauft. Ja. Auf eigene Faust. Also ohne Zuhälter, ohne Betreuung irgendwie. Ja. Ja. Betreuung ist ein blödes Wort, aber ohne jemanden, der da die Fäden in den Händen hält. Die Fäden in den Händen gehalten habe ich eigentlich selber. Wie lange hast du das gemacht dann? Bitte? Wie lange hast du das gemacht? 3 Jahre lang. Ich habe das genau meine Ausbildungszeit über gemacht, weil es ist eben halt so, dass man ja auch dementsprechend dann auftreten muss während seiner Ausbildungszeit. Und also tagsüber schön brav die Lehre gemacht? Ja. Und abends sich mit den Jungs rumgetrieben. Ja, es gibt ja diesen Film, tagsüber auf dem Schulgang und abends auf dem Strich, dieser Angie, und genau so war das bei mir eigentlich. 3 Jahre, dann hast du deine Lehre abgeschlossen. Ja. Ich hoffe, ordentlich abgeschlossen. Ja, klar. Und danach, was machst du heute? Also ich bin, nach 3 Jahren habe ich dann meinen Freund kennengelernt. Das war eigentlich ein ganz blöder Zufall, dem habe ich das dann auch erzählt. Also ich habe gleich mit offenen Karten gespielt. Ja. Und mit dem bin ich jetzt immer noch zusammen. Und ich bin in meinem Beruf drin geblieben. Das Einzige, was eben halt blöde ist, ist, dass du eben halt in der Szene dann, und ich habe da eigentlich immer zugestanden, weil... Also du arbeitest heute nicht mehr als Callboy. Nein, Gottes Willen, würde ich auch nie wieder tun, weil das, was der eine da mal bei dir sagt, ich weiß es nicht, wer das war, der sagte ja von wegen, er könnte sich die Freier, oder er sagte ja, die Gäste, sind aber Freier, es sind keine Gäste, könnte er sich aussuchen. Also es gibt dann irgendwann einen Moment, dann kommst du in diese Abhängigkeit rein. Ich habe genug Kollegen gehabt, die dann eben halt auch auf Drogen zurückgegriffen sind. Und ich höre jetzt heraus, was du sagst, dass das für dich keine so tolle Zeit war. Nein. Was war das Unangenehmste für dich während dieser Callboy-Zeit? Das Unangenehmste für mich war eigentlich dieses Benutzen. Ich habe zwar dieses Geld gehabt und ich hatte auch nicht gerade wenig Geld. Aber es ist im Endeffekt so gewesen, wenn du einen Gast hattest, dann bist du auf seine Wünsche eingegangen. Und wenn du es nicht getan hast, ja gut, dann warst du immer weg von der Fläche. Ja, welche Wünsche waren dir am meisten zuwider? Es gab Wünsche, die habe ich auch nicht ausgeführt. Unter anderem wollte ein Gast von mir mal, dass ich ihm mit einer Rasierklinge über die Brustwarzen gehe. Unter anderem Kaviarspiele, Sekt, Natursektspiele überhaupt nicht. Und es gab dann auch mal einen Gast, der stand mit seiner Frau plötzlich vor der Tür und wollte natürlich das mit ihm und seiner Frau zusammen machen. Und also es ist schon irgendwie, also ich möchte also diese Zeit eigentlich, ich möchte eigentlich jedem sagen, der vielleicht in irgendwelchen finanziellen Nöten ist oder sonst irgendwas, also es ist wirklich das Letzte ist, Hast du dich, machen sollte, seinen Körper zu verkaufen. Ja. Hast du dich beschmutzt gefühlt? Hast du das Empfinden gehabt, dass dein Körper auch durch diese Arbeit beschmutzt wird? Also ich kann nur so viel zu mir sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, 90 Kilo gewogen und fresse es also immer noch in mich rein und bin mittlerweile auf 135 Kilo. Und du meinst, das ist eine Folge von diesen Erfahrungen? Also ich bin deswegen auch zum Therapeuten gegangen und alles und es ist irgendwie so, diese Zeit verfolgt dich immer wieder, weil zum Beispiel in Hamburg, wenn du dann so in eine Szene gehst oder sonst irgendwas, da laufen genug Gäste frei, wie immer man das auch nennen will. Und du kannst eben halt in einigen Sachen gar nicht unerkannt irgendwo hingehen und irgendwann verfolgt dich das Leben. Hast du damals, Sven, während dieser Zeit für dich privat auch noch ein Sexualleben gehabt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe meine Sachen da dann eben halt gemacht und das war's dann. Und ich habe also auch, nachdem ich aufgehört habe, die ersten anderthalb Jahre sehr große Probleme gehabt mit meinem Partner. Habe aber da, muss ich sagen, eben halt einen Partner oder meinen Freund eben halt gehabt, der sehr viel Verständnis dafür hatte. Hast du damals, wenn du mit den Freiern zusammenkamst, hast du immer einen Orgasmus mit denen gehabt? Das war die Voraussetzung, ja. Das war die Voraussetzung, also das forderten die. Ja. Ist es dir denn leicht gefallen, dich in diesen Situationen, die dir offensichtlich ja nicht sehr gefallen haben, erregt zu sein, erregt zu werden? Es ist eigentlich, ja, so wie der eine, das da gestern auch am Telefon sagte, du machst dir dann deine Gedanken, du stellst dir dann einfach was im Kopf vor. Stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Also, ne, wenn ich jetzt also, jemanden gegen, so einen, Kotz, wenn ich so einen Kotzbrocken vor mir habe, ja, da kann ich mir tausend geile Sachen im Kopf vorstellen, ich bekäme keinen Bruch. Ja. Also es ist dann gut, du hast es dann irgendwie, hast du es dann schon geschafft. Ich meine, ich habe keine Aufputschmittel genommen oder sonst irgendwie was. Und entweder hast du dir irgendwelche Sachen vorgestellt oder du hast dann eben halt mit demjenigen gesprochen, was er gerne möchte und dann haben sie auch vielleicht mal gefragt, was ich denn so gerne hätte. Gab es denn auch mal für dich Situationen, wo du selbst auch sexuell Spaß und Erregung wirklich gespürt hast, tief? Oh ja. Das gab's auch? Ja, das muss ich also ganz ehrlich sagen. Es gab auch Momente, wo, oder es gab zum Beispiel einen Gast, ja, der hätte eigentlich gar nicht bezahlen brauchen. Naja, naja. Der war sicher immer sehr willkommen dann. Dann ja, aber gezahlt hat er trotzdem. Umso besser. Was hast du genommen damals, so pro Bedienung, oder also, wie nennt man's? Ich sag, also, so, wenn es gegangen ist, bin ich bis zu 500 Mark hochgegangen. So viel? Und noch höher, ja. Dann hast du aber viel gemacht, ne, für 500 Mark. Ja, nur eben halt, wie gesagt, diese ganz abartigen Sachen, die habe ich also... Hast du die Männer eigentlich auch geküsst? Ja. Weil das ist ja im heterosexuellen Bereich tabu, ne? Huren küssen keine Freier. Ja, weil es dann eben heißt, wenn du deinen Freier küsst, dann verliebst du dich in den oder wie auch immer. Du hast deine Freier geküsst, manchmal. Ja. Jetzt war da, dein Körper war damals dein Kapital. Ja. Und jetzt ist dein Körper in Mitleidenschaft gezogen, aufgrund dessen, was du damals gemacht hast. Ja. Und du bist immer noch nicht raus und es kann noch eine ganze Weile dauern, ehe du es verkraftet hast. Das kann sich noch lange hin. Du bist, hast du gerade gesagt, jetzt in therapeutischer Behandlung? Ja. Ich bin also zu meinem Hausarzt damals hingegangen, weil ich überhaupt nicht mehr damit klarkam. Und da habe ich das erste Mal auch offen darüber gesprochen. ich habe dann mit ihm gesprochen, was ich dann eben halt machen könnte oder machen sollte. Mhm. Und ja, er hat mir dann damals einen Therapeuten eben halt empfohlen. Da habe ich dann auch offen und ehrlich mit der Frau drüber gesprochen. Und du hast ein gutes Gefühl bei der Frau? Ja. Ja. Also ich kann einfach sagen, dass sie versteht mich zumindest. Dann wünsche ich dir halt, ja. Ja, dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Therapie. Ja. Bedanke mich auch für das Vertrauen, dass du das mir und dir vor so vielen Leuten erzählt hast. Ja, klar. Und alles Gute und auch alles Gute in deiner Beziehung, mit deiner Beziehung. Ja, danke. Tschüss, Sven. Also. Dankeschön, tschüss. Arne, 60 Jahre. Hi. Hallo? Ja. Ja, grüß dich, Domian. Arne, hi. Also das Thema, das hat mich so gereizt, dass ich anrufen musste. Das Verrückte ist, ich werde dieses Jahr 60, habe ein Figürchen, also so zwischen 80, höchstens 28. Du hast eine Stimme wie ein 30-Jähriger. Ja, ich fühle mich auch unter 30, kann ich sagen. Und ich mache auch alles, was man unter 30 macht. Ah ja. Und stell dir das vor, mit dem Verstand und Geist eines so vollreifen 60-jährigen Menschen. Perfekt eigentlich. Herrlich. Dein Körper ist auch dein Kapital. Mein Körper ist mein Kapital. Inwiefern? Ich mache am Wochenende in einer Travestie-Show mit. Aha. Und es macht mir unheimlich Spaß, Männer anzumachen im Fummel. Ja. Wo trittst du auf? In einem Lokal oder das ist so ein Theater? Ja, mehr oder weniger ein halb privater Club. Ja. Und das mache ich, glaube ich, im Talentwettbewerb mitgemacht vor 4 Jahren und irgendwie fanden die das nett und bin ich mit reingekommen. Hast du bestimmte Figuren, die du verkörperst? Ja, ich mache halt so, was man in Travestie-Shows so allgemein macht, die klassischen Sachen und dann auch mal freche Sachen, also schon die Laila zum Beispiel, das ist sehr geil, oder der Novak lässt mich nicht verkommen, sodass eben Beine und sehr viel gezeigt wird, auch mal Leder und Lack und ansonsten viel Fummel und anmachen halt, das macht mir Spaß. Mhm. Also die Show ist ja nun der eine Bereich, du trittst auf einer Bühne auf und bist quasi dann Entertainer. Neulich war ich sogar beim Hans Meiser in der Sendung Die schärfsten Frauen Deutschlands. Ist das wahr? Ja. Wie schade, die Sendung habe ich nun gerade nicht gesehen. Ja, dann könnte ich mir das nicht. Das hat mir Spaß gemacht. War ein schöner Tag, war nach Köln runter und so. Woher kommst du? Ja, aus Nürnbergland. Aus Nürnbergland? Ja. Aus Nürnbergland. Ja. Wenn du dann deine Show absolviert hast, sagst du, dir macht es Spaß, die Männer anzumachen. Ja, sicher, dann wird angebaggert. Erzähl mal ein bisschen, die Männer wissen ja nur, dass du ein Mann bist. Ja, sicher, das macht schon Spaß, gell? Da wird mal ein bisschen gefummelt und ich meine, gerade eben, ich habe auch super Schenkelbeine, lange Beine und hohe Pumps und so weiter, da macht man all das, was Spaß macht als Transe. Bist du denn schwul? Ich muss sagen, 2/3 ja. 2/3 ja. Mein Leben lang, ja. Ja. Und wenn ich bi ist, kennt nur die Hälfte vom Leben. So sehe ich das auch, ja. Ja. Und du machst dann heterosexuelle Männer an im Publikum? Ja. Auch. Ja. Und passiert dann auch schon mal ein bisschen mehr? Na sicher. Hast du auch schon... da geht einiges. Und wenn es funkt, du, dann macht mir Analverkehr unheimlich Spaß. Das ist eine geile Sache. Also du schleppst ab und an heterosexuelle Männer ab. Aber für die ist das doch dann wahrscheinlich die Desillusion schlechthin, wenn du deinen Fummel abgelegt hast. Du glaubst gar nicht, was da ein Interesse und eine Neugier besteht. Als Hetero-Mann? Ja, ich habe jetzt gerade wieder ein Inserat in der normalen Zeitung. Also, naja, du weißt ja, die normalen Tageszeitungen. Und Travestie sucht Job, also seriös, Führerschein 3, sucht Job stundenweise. Was meinst du, was ich nette Anrufe kriege? Und die meisten, also wenn einer anruft, dann sage ich schon gleich, du bist verheiratet. Ganz normal, du glaubst nicht, was da eine Neugier da ist. Turnt dich das mehr an, mit einem Heteromann etwas zu haben, als denn mit einem Schwulen? Da muss ich dir ganz offen sagen, mit dem Schwulen macht es mehr Spaß, weil er erfahrener ist. Und auch wahrscheinlich weniger gehemmt ist, ne? Und sich besser auskennt. Aber Hemmung, es sind Überraschungen drin, du glaubst es gar nicht. Ja. Ich erlebe immer wieder Sachen, das knistert eigentlich, unter den Heteros knistert es mehr. Ja. Weil die eben neugieriger sind. Ja. Und manch ein Hetero hat eben auch eine leichte Bi-Seite in sich, ne? Und traut sich die nur nicht auszuleben. Ja, eben, das ist es. Nürnberg-Land, hast du gesagt, ja. Ne? Gehst du dann auch schon mal da auf dem Land in Nürnberg? Nö, das nicht. Ist so ein kleines Kaff hier, natürlich. Wissen die das, dass du, was du am Wochenende treibst? Ja, das alleine durch Meiser, das habe ich auch genau, gesagt. Und die akzeptieren das aber? Ja, sicher. Und was machst du? Also muss ich schon sagen. Was machst du vom Beruf? Ich bin normal Ingenieur und bin mehr oder weniger selbstständig, weiß ja, wie es ist. Ja, ja. Und das ist eine Sache und andersrum muss ich sagen, ich halte mich auch ein bisschen fit. Ich habe mir so eine kleine Hütte Hütte gekauft, so eine uralte Burg, sage ich immer dazu, und baue die komplett selber aus und hält natürlich auch fit. Ja. Das wollte ich gerade sagen, wenn man mit 60, Kompliment, noch so... 78 und 63,5 Kilo, ja, 3 Gramm Fett. Wie treibst du denn noch viel Sport? Teil ja 68. Ja. Ja, und naja, Hüfte, was habe ich da? So 96 und oben knappe 100. Also schön, kein Gramm Fett. Wunderbar. Treibst du denn auch Sport oder läufst du also über die Hütte? Nee, das ja, aber Sport sowieso immer schon. Also ich laufe querfeld einen Berg rauf und runter und naja, alles was so gibt, halt Tennis, Sauna und so Sachen immer gerne. Ach, dann hast du das Gefühl, dass du mehr Chancen hast bei der Männerwelt, sage ich jetzt mal, oder bei den Menschen, wenn du im Fummel bist und auftrittst oder wenn du als Arne... Das habe ich eigentlich letztes Jahr erst mehr oder weniger hat sich das stabilisiert. Wesentlich mehr Chanzen, merke ich. Als Tanze. Als Tanze. Ja, als Transe. Weil man sagt also, bei Männlein als auch bei Weiblein, das ist das Verrückte. Ach, du machst als Transe dann auch Frauen an? Was heißt Frauen? Ich bin neulich, da war so ein Inserat hier in einer einschlägigen Zeitung, in einem Lokal in Nürnberg und da war Tundenball. Da habe ich gedacht, dann gehst du am Montagabend mal hin, komm in das Ding rein. So ist das ein reiner Lesbenladen. Da saß ich mit ein paar Lesben da an der Bar und das hat unheimlich Spaß gemacht. Aber da gab es keinen Sex zwischen dir und einer Lesben? Nein, aber es war alleine von der Thematik her, war unheimlich nett, die machen das sehr nett. Ja. Der DJ hat ausgeschaut wie ein Kerl. Ja. Und wir haben Spaß gehabt, das war wirklich nett. Gibt es denn auch schon mal solche ganz seltsamen Verbindungen? Das heißt, du als Transe mit einer heterosexuellen Frau? Gibt's? Ja, was meinst du, was da auch? Das ist das Gleiche. Im Bekanntenkreis wissen sie es eigentlich alle, ob Männlein oder Weiblein. Ich merke schon, du führst ein sehr schillerndes Leben. Ja, das macht mir auch Spaß. Ja. Nachdem ich war 15 Jahre verheiratet, da lief gar nichts und meine damalige Frau hat immer gesagt, weil ich habe mich körperlich immer gut gepflegt. Ja. Da hat sie gesagt, na dann geh doch mal als Callboy oder so. Ja. Und na, so während der Scheidungsphase und nach der Scheidung, da habe ich dann gedacht, na warum soll ich eigentlich das wieder machen, Travestie? Ja, in welchem Alter warst du da? Och, das ist jetzt so 6 Jahre her. Ach, so spät erst angefangen? So spät. Ach, das ist ja wirklich, finde ich aber sehr erstaunlich und Respekt. Das ist also verrückt. Und also ich muss dir sagen, das ist eine wahre Lebensfreude. Finde ich wunderbar. Viele Leute in dem Alter bereiten sich aufs Altenheim schon vor. Und du bereitest dich auf deinen Auftritt vor, ne? Und lässt dich als blauer Engel vielleicht feiern, oder weiß ich was. Ja, eben, blauer Engel. Ja, du hör mal, die Feche Lola, was meinst du? Die Feche Lola. Du geil. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein, ich möchte auch keine feste Beziehung haben. Ja. Weil eine feste Beziehung, die Wünsche, die ich habe, ich glaube, das ist sehr schwierig. Was für Wünsche hast du denn hauptsächlich? Ach, es muss Geist und Verstand und alles muss passen. Ja? Und natürlich auch Sex, Erotik, das muss alles passen. Mhm. Und da habe ich natürlich ziemlich hohe Ansprüche. Ja? Also du hast auch allein durch dein Bewusstsein all die Jahre viel in deinen Körper investiert, indem du ein Auge drauf hattest, indem du ihn gepflegt hast. Ja. Und insofern ist er wirklich auch nach wie vor dein Kapital und du fährst Erfolge damit ein. Ne? Ja. Ich wollte gerade noch fragen, als ich sagte, bist du erfolgreicher als Transe oder als normaler Arne? Weil, was man so hört, man sagt ja, dass ältere Männer in der schwulen Szene nicht so eine gute Schnitte haben. Ja, das stimmt. Ich habe nie zwischen den Generationen Probleme. Es ist egal, ob einer 16, 18 ist oder mein Gott, mein ältester Bekannter, mit dem ich doch recht gerne auch immer zusammen bin, weil es ein lieber Kerl ist. Aber Richtung Sex ist natürlich eine ganz andere Sache, ist 73 und noch einer aus dem Bereich, der macht sogar im Senior- und Schwulenverein. Aber denen macht es auch Spaß, mit mir zusammen zu sein und laden mich auch ein im Fummel. Gell? Was war denn, ich frage jetzt mal so die beiden Extreme, was war denn bisher so in den letzten Jahren dein jüngster Sexualpartner? Wie alt war der? 19 und 60, das ist natürlich ein rasanter Unterschied. Ja, das sind du, also wirklich, ich habe keine Probleme zwischen Generationen und ich fühle mich auch irgendwie und, zeit- und alterslos. Ja, und der Älteste, wie alt war der? Ach, das war so eine ganz schnelle Sache. Wie alt ist er jetzt? Mein Gott, 76. 76? Ja. Und war auch okay. Ihm hat es Spaß gemacht, mein Gott. Also, ich wünsche mir, dass ich so auch drauf bin wie du, wenn ich mal 60 Jahre alt bin. Ja, du, also es ist wirklich, es ist fantastisch. Und das ist ein Jungbrunnen, du glaubst es gar nicht. Nein, das glaube ich, ja, das glaube ich wirklich. Liebe Arne. Spaß und Celery. Es hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Viel Erfolg mit deinen Shows und viel Erfolg bei den Männern und bei den Frauen. Tschüssi. Tschüss, Arne. Ja, tschüss. Tschüssi. 1:30 und 13 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Hier ist Radio 1 Live. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Mein Körper ist mein Kapital. Ich möchte mit euch da draußen sprechen, die das über sich und von sich sagen. Mein Körper ist wirklich mein Kapital. Ich bin Extremsportler. Ohne meinen Körper wäre ich völlig aufgeschmissen. Ich arbeite als ungewöhnliche Prostituierte, vielleicht als transsexuelle Prostituierte. Oder ich arbeite als Pornodarsteller. Oder ich habe Karriere gemacht durch meinen Körper, nur weil ich so geil aussehe und mich vielleicht in das eine oder andere Bett habe mal legen lassen, bin ich jetzt oben an der Spitze bei irgendeinem Unternehmen oder was auch immer. Also mein Körper ist mein Kapital. Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, vielleicht auch gerne per Bildtelefon. Ich warte ja immer noch, wenn Bildtelefon anruft. 0180-5678-111 und per Fax erreicht ihr mich unter 0180-5678-110. Herzlich willkommen, Rolf, 30 Jahre alt. Rolf, hi. Bei dir ist es auch so. Ja, was ist auch so? Das war eine einmalige Geschichte eigentlich, weil ich habe was von mir gegeben, mehr oder weniger. Also eben halt eine Niere. Eine Niere? Ja, das ist richtig. Und habe dafür viel Geld bekommen. Und ja, jetzt muss ich damit leben irgendwie. Und das war auch ziemlich stressig in der Nachhinein. Das ist doch in Deutschland verboten. Das ist richtig. Ich habe den Eingriff auch hier nicht machen lassen, sondern im Nachbarland. Wo? Das ist in der Nähe von Amsterdam gewesen. Ja. Wie, erzähl mal die genaueren Zusammenhänge. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich war in akuter Geldnot. Ich war mal spielsüchtig und ja, da schuldete ich Leuten Geld, ganz viel, und da hieß es ja ganz schnell Geld transferieren. Wie viel Geld hast du geschuldet? Das waren nur ungefähr 45.000 Mann. Also das war ganz schön krass, war das. Ich meine, das ist unglaublich, man spielt, ne, und man kann innerhalb von ein paar Minuten ja eben 10.000 Mark gewinnen. Und dann kann das mal passieren, dass man eine Pechsträhne hat und dann sitzt man ganz schön tief in der Scheiße. Was hast du gespielt? Blackjack. Blackjack, Und hier wäre es Pokern. Ja. Also die üblichen Sauereien eben halt. 45.000 Mark Schulden. Und das Wasser stand ja bis zum Hals. Das stand mir gnadenlos bis zum Hals. Ne? Ich meine, das ist nicht ganz witzig, wenn man gewissen Leuten Geld schuldet oder so, ne? Was waren denn das für Leute, gewisse Leute? Ja, so eben halt die Gewissen in so gewissen Clubs, die auch mal was leihen können. Und das auch ganz gerne tun. Aber die auch nicht lange fackeln, wenn es ums Zurückgeben geht. Genau, das war allerdings der Eisenbahn eben. Das war das Problem. So, dann kamst du, wie hattest du überhaupt davon gehört, dass das im Ausland geht, in Holland? Ich weiß nicht, dass es in Holland geht. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Das ist da eigentlich auch verboten, ne? Allerdings, da gibt es auch einen Haufen Privatkliniken für Schönheits-, Chirurgen und so ein Scheiß alle. Und gelaufen ist das alles übers Internet. Ja, ich meine, damals, vor 3 Jahren ungefähr, gab es das ja schon mit Internet und die ganzen Aktionen. Und ein guter Freund von mir, der hat das für mich mit eingestiehlt. Und da haben wir gesucht und da haben wir auch dementsprechend dann auch einen guten Kunden gefunden eben halt. Und der hat das für uns eben, oder für mich, gemacht eben halt. Da habe ich einen Termin gekriegt, in dieser Klinik vorzusprechen. Also es war eine ganz normale Klinik? Nee, das war so eine Privatklinik. Privatklinik. Das war eine Privatklinik, ja. Und hast du da handeln können auch? Oder wurde der Preis von denen festgelegt? Ja, es wurde ein bisschen gehandelt. Es sollte eigentlich nur knapp 35.000 Mark geben. Habe ich gesagt, nee, unter 50.000 tue ich es nicht. Und der Mensch, der braucht es auch sehr wahrscheinlich wohl sehr dringend, die gute Niere. Ne? Hast du diesen Menschen persönlich kennengelernt? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Das ging alles über irgendwie so einen Anwalt oder sowas, der hat das fertig gemacht. Und wie viel Geld hast du letztendlich bekommen? 50.000. 50.000, ja. Mhm. Das war das Geld. Ne? Und dann bist du dann gleich da geblieben? Oder? Nee, ich bin da hingefahren. Mhm. Ich habe dann einen Termin gekriegt. Mhm. Dann wurde ich untersucht, dann wurde ich auch ein paar Tage erst da behalten. Mhm. Und die ganzen Laborergebnisse haben, ob das auch stimmt mit dem Gewebe jetzt endlich und so weiter und so fort. Die haben da so verschiedene Tests gemacht, Blut abgenommen, also ein Tralala, ne? Und dann denke ich, das ist ja klar, jetzt kannst du nur um das Messer, ne? Mhm. Dann bin ich unter das Messer gekommen, dann bin ich noch so knapp 2 Wochen da geblieben. Was war denn das für ein Gefühl, als du da aus der Narkose aufgewacht bist? Scheiße einfach. Ich fühlte mich richtig beschissen, ich weiß auch nicht, aber... Hat man dich vorher auch so aufgeklärt, welche Risiken, wie man mit einer Niere nur leben kann? Wurde darüber offen geredet? Ja, die Krankenschwester, die war sehr nett. Mhm. Die war sehr nett, eigentlich der Arzt nicht so sehr. Der hat mich nur untersucht, hat gesagt, okay, dann haut hin. Ja, die werden dich nicht groß auf die Risiken hingewiesen haben, weil denen sonst ein Geschäft vielleicht durch die Lappen gegangen wäre. Ne? Die haben schon gesagt, so Alkohol, sag mal vorsichtig mit und... Also mit Rauchen und so weiter, ganzen ungesunden Lebenssachen eben halt nicht zu machen, ne? Mhm. Und die sagten ja, sag mal vorsichtig, du hast jetzt nur noch eine, ne? Damit kannst du sehr gut leben, allerdings sei vorsichtig damit. Hattest du denn so von dem ganzen Ambiente dieser Klinik Vertrauen, dass diese Operation wenigstens ganz professionell über die Bühne geht? Das hundertprozentig. Das ja. Mhm. Das hundertprozentig, das war astral sauber, die war richtig schick vom Feinsten, ne? Aber dann haben diese Ärzte oder der behandelnde Chirurg sich doch auch strafbar gemacht, ne? Letztendlich. Das weiß ich nicht. Wenn das in den Niederlanden auch verboten ist, was ich auch glaube, das europäisches Recht ist, dann hat diese Aktion in einer Grauzone stattgefunden. Ja, oder in der Illegalität stattgefunden. So, du warst 2 Wochen dann noch in der Klinik? Ich war noch da, wurde richtig betreut und all sowas, ne? Wurde auch nachgeguckt wegen der Wundheilung. Mhm. Und dann hinterher konnte ich wieder fahren. Und hast du das Geld dann bar mit nach Hause genommen? Ne, ich habe es zum Teilweise überwiesen bekommen. Ich habe erst eine Anzahlung bekommen. Und dann peu à peu überwiesen bekommen. Allerdings von irgendeinem amerikanischen Bank oder sowas. Ne? Hast du nicht Angst gehabt, jetzt ist meine Niere weg und die überweisen mir das gar nicht? Du hättest doch gar nichts in der Hand gehabt gegen die. Nee, aber das basierte schon irgendwie, ich meine, das Vertrauen war schon so da. Ne? Mhm. Weil ich meine, die wirken, was das anging, schon relativ seriös. Mhm. Da hatte ich schon Vertrauen gehabt. Jetzt sind 3 Jahre vergangen. Wie geht es dir gesundheitlich? Noch gut. Noch gut. Noch gut. Ja, Beziehung ist in den Arsch gegangen, ja. Die Beziehung ist in den Arsch gegangen? Die ist in den Arsch gegangen, ja. Warum? Ja, ich hatte damals eine Freundin gehabt, der habe ich auch Geld geschuldet und alles wegen meiner Spielerei, ne? Das war auch ein bisschen heftig mit der ganzen Spielsucht. Mhm. Und ja gut, es ging, wie soll ich sagen, mit der Spielsucht, das hörte auf. Also die Beziehung ist in den Bruch gegangen wegen der Spielsucht, nicht wegen der wegen Niere? Wegen der Operation. Wegen der Operation, sie ist aus allen Wolken gefallen. Ich habe das ja versucht, so heimlich zu verheimlichen, aber es ging nicht. Mhm. Und dann eines Tages, ne, ich habe mich auch nie nackt zeigen wollen oder sowas, und dann sagte er immer, was ist denn los? Und dann hat sie das gesehen mit der Narbe. Ich sagte immer, Junge, bist du nicht mehr ganz dicht? Mhm. Und dann hat sie auch keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Und dann ging das so, ne, weil ich habe es doch auch belogen andauernd und das war irgendwie scheiße. Wusste oder weiß das sonst kaum jemand in deinem Umfeld? Die wenigsten, nein. Die wenigsten. Wie denkst du denn heute, nach 3 Jahren, darüber? Mit gemischten Gefühlen, ne? Ich meine, hätte ich es nicht gemacht, wer weiß Gott, was passiert wäre. Ne? Ich wüsste auch nicht, wo ich so schnell jetzt hätte das Geld auftragen können. Aber du hast ja nur Gesundheit und Leben, dein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Ne? Geht, ja klar. Mhm. Also es ist nicht zur Nachahmung empfohlen, finde ich. Ich finde, das ist das höchste Gut, was wir haben, einen gesunden Körper. Scheiß drauf, wenn du Schulden hast. Oder am besten gar nicht erst versuchen reinzukommen. Aber du warst nun mal drin. Ich würde sagen, also Leute, lass die Finger vom Spielen. Bist du denn aus der Spielsucht raus? Da bin ich raus, ja. Da bin ich kuriert. Voll und ganz. Ja. Hat das auch damit zu tun, dass das ein Schockerlebnis war und du deshalb eher besser aus der Spielsucht rausgekommen bist? Ja, das Schockerlebnis war einfach so, dass mir wirklich quasi eine Pistole auf den Tisch gelegt worden ist und gesagt, hör mal Junge, du hast deine Schulden zu zahlen und dann, sonst gibt's Ärger, ne? Sonst gibt's wirklich Ärger. Und ich meine, die sind mir auch schon 2 Mal auf die Bude gerückt, die Leute, und haben mir mein Mobiliar ein bisschen klein gemacht. Das war auch schon so ein Problem, das zu erklären, ja, warum ist die Hütte kaputt, die Freundin kam abends nach Hause und dann, ja, wir haben eine Party gefeiert hier, ne? Das ist unglaublich. Und heute, was machst du beruflich? Ja, ich bin noch Arbeiter normal. Ich mache ja so ein bisschen weiter. Mhm. Aber du hast einen Job. Ich habe einen Job, mhm. Klar. Und wieder in einer Beziehung? Nee, noch nicht. Mhm. Mal gucken, vielleicht wird es noch was oder so. Naja, mit 30 Jahren wird das noch was werden, glaube ich schon. Ja, hoffe ich doch. Also ist schon eine harte Sache, die du da erzählt hast. Ja. Man kann nur froh sein, dass es so gut gelaufen ist für dich. Es hat ja auch viele, viele schlimme Komplikationen geben können. Ja, habe ich schon vieles drüber gehört. Ja. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht drüber informiert habe. Hast du dich denn jetzt im Nachhinein nochmal mit einem Arzt deines Vertrauens unterhalten, dass der dir mal Tipps gibt, wie du dich am besten ernährst, wie man trinkt und so? Hausarzt, ja. Das schon, mhm. Hausarzt, ja. Ich meine, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das glaube ich, ja. Ja, ich muss sagen, ob ich nicht mehr ganz dicht im Kopf bin. Ne? Vor allen Dingen, was für Risiken ich dann eingehe, auch jetzt, rechtlich gesehen. Aber ne? Man kann mich ja auch belangen sogar dafür. Ne? Klar, ja. Aber nachher, was sollte ich denn tun? Ne? Ich meine, ich brauchte die Knete ganz dringend. Das ging nicht anders. Mhm. Ne? Dennoch ist es keine Lösung, Rolf. Es ist bei dir jetzt gelaufen, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber ich meine, nur für andere Betroffene ist das keine Lösung, finde ich. Punkt. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Ich meine, ich würde es auch niemandem empfehlen, sowas von vornherein zu machen. Mhm. Aber ich meine, was man machen, wenn man jetzt wirklich schlagartig mal eben so eine Menge Geld braucht, die kriegt man nirgendwo von der Bank geliehen oder sowas. Also Rolf, ich wünsche dir Gesundheit, hm? Dass ja, du fit bleibst mit der einen Niere und 100 Jahre alt wirst. Ich hoffe es. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Rolf. Jo, tschüss. Monika, 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Monika. Also mein Körper ist nicht mehr Kapital, er war Kapital. Er war? Ja. Und du bist erst 20. Ja, genau. Mhm. Und das Ganze hat vor einem halben Jahr angefangen. Eine Freundin kam zu mir und sagte halt, dass sie befürchtet, dass der Freund, mit dem sie eine Wochenendbeziehung hatte, dass der fremd geht. Mhm. Und das kann man ja so schlecht rausfinden, er sagt es natürlich nicht. Und da habe ich gesagt, pass auf, er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht, verabredet euch. Und dann ist die Uhr plötzlich dann weg und ich habe versucht, ihn anzubaggern, wie weit er geht. Wo habt ihr euch dann verabredet dann? In einem Café. In einem Café, da bist du zufällig dazugekommen. Ja, genau. Und habt ihr so getan, als würdet ihr ein Mädchen euch kennen? Oder ja. Hast du eine fremde Frau gespielt? Nein, wir haben uns gekannt. Aber ihr habt nicht diese Freundschaft gezeigt? Nein, die haben wir uns nicht gekannt, nur halt so... Eine oberflächliche Bekanntschaft vorgetäuscht? Ja, genau. Und dann ist sie gegangen? Dann ist sie gegangen. Du bist da geblieben? Ich bin weg, ja. Und dann bin ich da geblieben. Hab mit ihm gesprochen, hab auch ihm... versucht anzureizen. Anzureizen? Ja. Wie hast du das gemacht? Ja, indem ich mich dann aufrechter hingesetzt habe, ihm näher gekommen bin. Ja. Und ihn dann halt so über ihn ausgefragt habe, was er so von Flirten hält. Ja, und dann kam dann eins zum anderen. Und dann wollte ich halt gucken, wie weit er geht. Mhm. Im Café? Im Café, genau. Du bist ja ganz durchtrieben, Mensch. Ja, ja, als meine Freundin nachher wiederkam, bin ich dann auch gegangen. Ja, wie weit ist er denn gegangen? Ja, so flirten, ja, aber mehr war dann auch. Ja, ist okay. Also er hat gesagt, das war meine Freundin, die gerade hier war und er wollte dann. Mhm. Und daraufhin sind wir dann halt auf die Idee gekommen, mit noch zwei anderen, das im weiteren Bekanntenkreis und auch den ihrem Bekanntenkreis zu machen. Mhm. Also noch zwei andere Frauen auf ihn drauf zu hetzen, quasi. Ja, genau. Mein Gott, was für eine Aktion. Führet den armen Menschen in Versuchung. Genau, ja. Ja, und? Wie ging es weiter? Ja, also es haben mehrere auch, also waren viele Nachfragen auch da. Nur also ich sag mal, bis im Bett sind wir nie gewesen. Das Moment, also wie viele Frauen habt ihr jetzt auf diesen armen jungen Mann angesetzt? Wie das viel? Das waren dann nur ich auf diesen. Auf diesen? Das warst dann doch nur du? Weil du gerade sagst, aus dem Bekanntenkreis wären da auch noch Frauen gewesen, die... Ja, ja, zwei noch mit mir, aber andere haben sich gemeldet, die befürchtet haben, dass der Freund fremd geht. Und das haben wir dann weiter ausgeweitet. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie haben die sich gemeldet? Es geht ja jetzt nur um diesen einen Mann, über den wir gerade reden. Ja, dadurch fing die Idee erst eigentlich an. Welche Idee? Zu gucken, wie weit die Partner gehen, ob wir es schaffen. Ach, generell? Auf die ja, genau. Ach, generell? Ich dachte, es ging jetzt nur um diesen einen Mann. Nein, nein. Es ging dann auch um andere. Also ihr wart quasi so die Testkaninchen. Ja. Ne? Wie weit Männer gehen. Und da wollten die Frauen rauskriegen, ob die Männer treu sind. Ja, genau. Mhm. Das haben wir dann halt gemacht. Ja, und dann habe ich das wieder gemacht für eine, die ich aber nicht kannte. Mhm. Ja, und in diesen Partner von ihr habe ich mich dann verliebt. Natürlich, völlig klar. Ja, wie das so kommt. Ja, und seit zwei Monaten sind wir zusammen. Ja. Und er hat also was dagegen, dass ich das weiter mit meinen Freundinnen betreibe. Also bin ich ausgestiegen. Und die zwei haben sich dann wieder mit zwei zusammengetan. Also die machen das noch weiter. Wir haben auch noch telefonisch Kontakt. Also nochmal, du bist jetzt mit diesem einen Mann zusammen, den du eigentlich nur testen solltest, ne? Ja. Und darüber ist die Beziehung zu Bruch gegangen, die ausgetestet werden sollte. Ja, genau. Und die arme Frau, weiß die Bescheid, dass die Testerin jetzt an ihrer Stelle ist? Ja, also wir, also ich habe ihm also auf jeden Fall gesagt, was ich vorhatte, dass ich eigentlich nur testen wollte. Und er hat die Beziehung nachher beendet. Ich habe diese Frau nie wiedergesehen. Ich glaube, das ist auch mein Glück. Mann, Mann, Mann, wie kompliziert und dennoch wie klar, ne? Ja, genau. Jetzt hast du einen netten Freund gefunden. Ja. Und bist aus dieser üblen Branche ausgestiegen. Ja. Die Männerverführungsbranche. Genau. Das war so eine Schnapsidee von euch Mädels. Ja. Und wie habt ihr euch da eigentlich verbreitet? Woher wussten die anderen, dass ihr sowas macht? Also wir haben es versucht, öffentlich zu machen. In der Form von Annoncen oder wie? Ja. Ehrlich, von Annoncen? Ja, aber es ging dann nicht mehr länger. Die Zeitung hat das nicht länger angenommen. Und dann haben wir das halt nur so verbreitet. Die eine hat es dem anderen gesagt und dann kommt das halt. Aber ihr habt kein Geld dafür genommen, ne? Das war so ein Spaß, oder? Also wir haben am Anfang Geld genommen, weil wir wussten ja auch nicht, inwieweit die uns verarschen. Ne, um sich da einen Scherz zu machen, dass der Partner also Bescheid wusste und die uns im Prinzip reinlegen. Mhm. Also Männer, seid auf der Hut, wenn irgendwo Frauen, freundliche Frauen auftauchen. Es könnte diese so eine ähnliche Agentur sein, die euch nur in Versuchung führen wollen. Naja, also es ist bei dir jetzt glücklich geendet, ne? Ja. Mit einem netten Freund. Mhm. Und du lässt auch die Finger von solchen Sachen demnächst. Ja, okay? Mach ich. Alles klar. Tschüss, Monika. Danke, tschüss. Heiko, 24. Ja, hallo. Hi. Ja, mein Körper ist mein Kapital, weil ich als Türsteher arbeite. Ja, genau. Das ist natürlich auch wirklich ein Kapital, ne? Ja, mein wichtigstes Kapital. Das glaube ich, ja. Beschreib dich doch mal uns. Du bist wahrscheinlich so ein Schrank, oder? Ja, ich bin ein ziemlicher Schrank. Ich bin 1,86 groß und wiege 95 Kilo und das ist eigentlich... Also ich hast kurz geschnittene Haare vermutlich? Ja, kurz rasiert. Kurz wie du. Ja. Und bist du Bodybuilder? Ich bin Bodybuilder seit 4 Jahren und... Ja. Ich arbeite seit 2 Jahren als Türsteher. Ist das dein Hauptjob? Nee, ich studiere. Du studierst auch noch? Ja, ja. Mhm. Und das mache ich nur nebenbei, 3-mal die Woche. Nur da verdiene ich auch ganz gut eigentlich. So. Ja, also ich vermute vor einer Disco, ne? Oder? Ja, genau. Mhm. Eine Großraumdiskothek und da arbeite ich. Mhm. Und wie oft gehst du in der Woche trainieren? 4-mal die Woche gehe ich. 4-mal die Woche, wie viele Stunden? Also 2 Stunden jedes Mal. Mhm. 1 bis 2 Stunden. Und bist du ganz sauber? Ich bin sauber, ich bin rein. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, klar. Also Anabolika und so Kram ist nicht bei dir. Nee, noch nicht, sag ich mal. Ach so. Also mein Körper jetzt komplett ausreizen möchte, so wie natural sozusagen. Mhm. Und naja, ich will mal gucken, wie weit es noch geht. Und also wir wollen uns nichts vormachen. In allen Studios ist das natürlich ein Thema. Und es gibt eine ganze Menge Leute überall in jedem Studio, die das machen, ne? die das einnehmen. Also du überlegst es schon, eventuell zu nehmen. Ja. Also du lehnst es nicht so ganz kategorisch ab und sagst, nein, das mache ich nicht. Kategorisch nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Aber also momentan kommt es noch nicht in Frage, weil ich mich dafür noch ein bisschen zu jung fühle. Weil Heiko, ist mir immer ein Rätsel gewesen, dass die Jungs das machen. Also ich könnte schwören, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, ist ein strammer Kerl, sieht klasse aus. Warum dann? Man kommt in so eine Art Wahn rein und man... Ist wie eine Sucht, ne? Ja, und die Motivation lässt auch nach, wenn man merkt, dass nichts mehr passiert beim Training. Nur, die ganzen Nebenwirkungen, die sind so unendlich abtörnend, dass ich wirklich überhaupt kein Verständnis für habe. Du kriegst schlechte Haut, du kriegst Schrumpelhoden. Stell dir das mal vor. Dann bist du so ein Karl von Mann und hast nichts in der Hose. Ja, das stimmt schon. Also das ist das Allerschlimmste überhaupt dabei, finde ich. Also dann lieber ein bisschen weniger Muskeln. Krass kann man das nicht sehen. Also es kommt schon auf, also die Dosis macht das Gift, sage ich mal. Gut, aber wenn du einmal angefangen hast damit, kann das dann sicher, ist auch eine Spirale, ne? Dass es dann hochgeht und die Dosis auch erhöht. Ja, ich habe mir auch vorgenommen, nicht zu machen. Und ich versuche auch so lange wie möglich sauber zu bleiben. Ja. Und, naja. Wie lange trainierst du schon? Wie viele Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre. 4 Jahre waren das. Und gibt es... vor der Disco, manchmal Situationen, wo du dann eben auch deinen Körper wirklich massiv einsetzen musst, also wo du auch Gewalt ausüben musst? Ja, die Situation gibt's leider, aber... Erzähl mal die schlimmste, die heikelste für dich. Da wurde ein Kollege von mir wurde niedergestochen und da war schon Action, also da mussten wir, also wir haben auch Schlagstöcke und so weiter und die mussten wir dann halt auch einsetzen, das war eine Gruppe. Hat der Kollege überlebt? Ja, es war keine schwere Verletzung, aber es wurde halt ein Messer eingesetzt und dann mussten wir natürlich auch rabiat werden. Mhm. Aber das kommt eigentlich sehr selten vor, weil der Körper eigentlich oder unsere Körper, sag ich mal, abschrecken. und auch abschreckend wirken sollen. Und das ist auch der Sinn der Sache und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und lernst du denn auch mit solchen prekären Situationen umzugehen? Ich meine, nur die Muskeln machen es ja auch nicht. Nee, die machen untereinander. Sag ich mal, als ich angefangen habe, haben die anderen mir das schon gezeigt, Deeskalation und so weiter, dass wir halt versuchen, nur die Streithähne auseinanderzukriegen und so weiter. Und was sind das für Typen, die dir oder euch am meisten Probleme bereiten an der Tür? Kannst du die so beschreiben? Ja, ich kann so sagen, das sind Ausländer. Mhm. Die wollen rein und ihr sagt dann nein und dann gibt's Randale. Nein, das ist so, dass wir vom Diskothekenchef eine gewisse Prozentzahl vorgeschrieben bekommen, wie viele Ausländer wir reinlassen dürfen. Mhm. Egal welche Ausländer? Oder gibt es da auch einen Unterschied, dass ihr sagt, also Türken nur so und so viel und weiß ich jetzt Farbige so und so viel? Ja, allgemein Ausländer. Mhm. Wobei man Unterschiede machen muss bei Osteuropäern, also wo man es vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Mhm. Nur, wir haben da halt schlechte Erfahrungen gemacht und ich meine, es tut mir oft leid. Ich habe selber auch viele ausländische Freunde und weil das ist auch, da sind wir nicht, das ist halt gang und gäbe, ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt, das ist einfach so. Dass ich weiß das, ja, ist in Köln ja auch so. Ja, klar, und das ist eigentlich ganz schön traurig, nur ich meine, ich selber, ich verdiene da mein Geld und ich mir tut es manchmal leid, nur ich kann da halt nichts machen. Und hast du sogar schon mal einen ausländischen Freund abweisen müssen? Nee. Das nicht. Also wenn wir die Leute kennen und wissen, dass die keinen Ärger machen, dann kommen sie auch rein. Nur halt wenn da Gruppen ankommen und wir die nicht kennen, dann dürfen wir sie halt nicht reinlassen. Und die haben auch, die haben halt einen anderen Stolz noch. Die lassen sich nicht so gerne abweisen und dann gibt es halt öfter mal Probleme. Könnte ich mir vorstellen, dass dir da auch schon mal das Herz in die Hose rutscht, ne? Vor Angst, vor Aufregung. Und das darf man dann eigentlich aber gar nicht zeigen, ne? Das darf man nicht zeigen. Ja, dazu muss ich sagen, dass wir halt immer zu dritt oder zu viert oder zu fünft auftreten, als Türsteher und Also es gab in Köln vor einer Weile so einen Fall, vielleicht hast du ja auch mitbekommen, wo eben ein Türsteher auch niedergestochen wurde und der Mann ist gestorben. Ja, das gibt's, klar. Somit setzt du ja sogar unter Umständen dein Leben aufs Spiel in diesem Job, ne? Ja. Also wenn man es jetzt ganz weit und krass sich betrachtet. Ja, nur deswegen wird der Job halt auch ein bisschen besser bezahlt, sag ich mal, als andere Jobs. Was kriegt man da pro Nacht? 200 Mark. 200 Mark. Für wie viele Stunden? Ja, 7 bis 8 Stunden. 7 bis 8 Stunden, ja. Von 10 Uhr bis 5 oder je nachdem, wie lange die Party halt geht. Und also insofern auch dein Körper wirklich das Kapital, ne? Dann verdienst du gut nebenher. Ja, mein Körper ist es. Fürs Studium. Ja. Was willst du hinterher mal machen, wenn du mit dem Studium fertig bist? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Diskothekenbesitzer wahrscheinlich. Betreiber. Ja, da träume ich von. Ehrlich, ist er, ja. Ja, das ist schön. Heike, auf dass dir nie was passiert. Ja, danke. Alles Gute, tschüss. Ja. Tschüss. Blub. Was war das denn jetzt? Blub. Bianca, 22. Ja. Hi. Und zwar, mein Körper ist mein Kapital, weil ich als Prostituierte arbeite. Du bist eine klassische Prostituierte. Ja, würde ich behaupten. Ja. Und zwar, ich habe vor 4 Jahren angefangen. Also Rosenmontag habe ich mein 4-Jähriges gehabt und habe dann vor 2 Jahren mit dem Zuhälter auf der Straße angefangen. Mhm. Und ja, 2 Monate später habe ich mich dann von ihm gelöst, mehr oder weniger. Mhm. Musste ihn damals wegen Zuhälterei anzeigen, sonst hätte er mich niemals in Ruhe gelassen. Mhm. Ja. Hat er dich dann in Ruhe gelassen nach der Anzeige? Nee, überhaupt nicht. Ich habe danach unendliche Male die Polizei rufen müssen, damit ich überhaupt meine Ruhe hatte. Ach mein Gott, Anwalt und einstweilige Verfügung und was da nicht alles kam. Also ich hatte im Endeffekt bis vor einem halben Jahr, ein halbes Jahr habe ich jetzt gerade mal Ruhe. Und wie arbeitest du jetzt? Ja, ich stehe immer noch da an der Straße, da wo er mich hingebracht hat. Mhm. Aber dann jetzt auf eigene Rechnung? Ja, natürlich. Ja. Also eine Straßenhure, ne, kann man so sagen? Ja, im Endeffekt, ja. Gibt es da eigentlich so Hierarchien bei euch, dass also die Straßenhuren am wenigsten angesehen sind gegenüber denen, die in Clubs arbeiten? Ist das so? Nee, denke ich mir mal eigentlich nicht, weil ich kenne auch sehr viele, die halt im Puff arbeiten. Mhm. Und wir akzeptieren uns gegenseitig, wir respektieren uns schon alleine dadurch, weil die ganzen, man kann die Preise nicht vergleichen, da wissen wir so. Weil im Puff ist es halt billiger als bei uns, würde ich mal behaupten. Wenn wir auf Zimmer arbeiten, gehen natürlich die Preise auch in die Höhe. Mhm. Und wir lassen ja nicht unbedingt mehr mit uns machen, aber wir sind einfühlsamer. Weil die im Haus sitzen oder sonst irgendwo, die müssen halt jeden über sich lassen und unser eins halt nicht. Ihr könnt aussuchen. Ja, mehr oder weniger. Du stehst an der Straße, ganz klassisch, und das Auto hält an. Du guckst rein. Ja, natürlich. Und kannst dann auch immer noch für dich entscheiden, nee, da steige ich nicht ein. Ja, natürlich. Oder wenn ich die Tür aufmache und mir kommt, was weiß ich, eine Stinkewolke entgegen oder sonst irgendwas, dann habe ich halt das Recht zu sagen, nee, danke, ich möchte doch nicht oder sonst irgendwas. Du hast im Moment Freizeit und bist zu Hause. Ja. Und verfolgst unsere Sendung. Ja. Wie ist denn das so? Ja, ich habe vorhin so anderen Sender geguckt, habe ich einfach mal so durchgeschaltet, habe ich gerade mal ein bisschen zugehört und das hörte sich interessant an. Das ist schön, so soll es auch sein. Ja, und dann hörte ich gerade mal, mein Körper ist mein Kapital, ja. Da muss ich gerade was tun. Klar, das ist natürlich auch dann wirklich dein Thema. Ja. Erzähl uns doch mal bitte, wie das so geht. Ja, du machst dann einen Smalltalk mit den Leuten, du stehst dann noch am Auto, die Scheibe ist runtergedreht. Was wird da zuerst besprochen? Also im Endeffekt, ich stehe eigentlich stinknormal mit normalen Klamotten an der Straße. Die halten halt, parken sich ein oder halten direkt an der Straße. Und dann wird hingegangen, Tür aufgemacht, ja, wie kann ich denen helfen? Dann wird von mir aus, möchte er Französisch, ja, dann geht's ab 100 los, weil das Geschäft geht ganz einfach kaputt dadurch, dass die Junkies, weil ich arbeite in einer Großstadt, und die Junkies, die machen einfach für 30 Blasen die schon oder machen sonst irgendwas. Und ich selber, beziehungsweise ich sorge auch dafür, dass die Straße, wo ich stehe, dass die sauber bleibt, dass da kein Junkie hinkommt und dass die Preise nur ab 100 laufen. So, habt ihr euch verständigt, was man machen will? Wo passiert's denn dann? Im Auto oder fahrt ihr irgendwo in die Büsche? Ja, wir fahren irgendwo auf Parkplätze fahren wir. Und dann wird das halt gemacht. Oder wenn man ein Zimmer hat, dann geht man aufs Zimmer. Viele wollen dann auch im Hotel stundenweise oder sonst irgendwas. Wo ist denn so hauptsächlich dein Aufenthaltsort? Doch eher das Auto oder ist es sehr gemischt? Eher das Auto, obwohl ich habe auch sehr, sehr viele Stammfreier mit aufgebaut in den 2 Jahren. Und die besuchen mich dann halt auch zu Hause privat. Ach, das machen die auch dann? Ja, ja, klar. Terminabsprache gibt es ja überall, schätze ich mal. Ne? Das heißt, es könnte gleich noch bei dir klingeln oder heute nicht mehr? Nee, ich habe schon so bestimmte Zeiten, wo ich mein Telefon dann nur aufhabe, dass sie mich anrufen können. Ansonsten ist das Telefon auch zu und meine Privatnummer hat niemand. Ist das nicht so unbequem im Auto, das zu praktizieren? Privat mache ich es auch ganz gern. Privat machst du? Du machst es privat auch ganz gern im Auto. Ja, klar, weil ich denke mal, dadurch, dass ich mit den Freiern halt im Auto auch irgendwie was mache oder so. Hast du ein gutes Training? Ja, würde ich mal so. Nee, im Ernst? Privat natürlich besser Spaß. Also, hast du einen Freund im Moment? Ja. Ja. Das kam aber jetzt sehr zufällig. Warum? Ja, ich meine, gut, wir haben nur eine lose Beziehung. Er weiß auch nicht, was ich anschaffen gehe. Ach so. Das braucht er auch bloß nicht wissen, weil ich zu 99% würde er mich dann verlassen, weil er. Gut, er verabscheut solche Frauen nicht, weil wir gehen auch zusammen in die schwulen Szene rein und da trifft er natürlich dann auch auf Stricher und hört das alles und... Aber er ist nicht schwul. Nein. Wir gehen da nur sehr gerne rein, weil mein bester Freund ist schwul. Also, und er arbeitet auch in dem Bistro, wo wir reingehen und dadurch ist er damit auch konfrontiert. Ja, ist klar. Er redet nicht abfällig oder so, weil er sagt selber... Ja gut, wenn es die Frauen nicht geben würde, dann denke ich mir mal, würden mehr Mädchen und Frauen vergewaltigt werden. Natürlich. Und dann einfach irgendwo liegen. Und dann ist es auch eine gewisse Dienstleistung. Aber er würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn er wüsste, dass du es machst. Ne? Genau das. Aber mit dieser Beziehung, mit diesem Mann, treibst du es auch gar nicht schon mal im Auto. Ja, natürlich. Das ist mal für uns Otto Normalverbraucher so schwer vorzustellen. Wenn jemand das professionell betreibt, sehr, sehr oft und sehr viel und oftmals am Tag, dass man dann noch so Spaß... darüber unterhalte ich mich oft mit den Leuten hier am Telefon, dann noch Spaß am privaten Sex hat. Das kannst du gut trennen voneinander. Ja, ich denke mal schon, weil ich mache das dafür schon zu lange. Weil ich kann immer noch unterscheiden, ob ich zu jemanden, also ob ich mich angezogen fühle zu ihm oder nicht. Zum Beispiel, ich küsse auch nicht, grundsätzlich nicht. Und der, ja gut, wenn mal ein hübscher Freier kommt oder was, der halt aussieht wie Brad Pitt oder sonst irgendwer. Gibt's sogar schon mal? Ja, der kommt dann halt gut und der möchte dann küssen, dann küsst er auch, weil der das dann auch Spaß macht. Ja. Hast du ab und an auch schon mal einen Orgasmus bei der Arbeit? Also ich schätze mal, keine von der Straße oder sonst irgendwoher, die kann davon abwägen, dass sie noch nie einen Orgasmus hat. Wobei, ich hatte hier auch schon Huren am Telefon, die sagen mir, ich arbeite seit 5 Jahren in dem Geschäft, ich hatte noch keinen Orgasmus. Glaubst du nicht? Niemals. Weil es kommt immer jemand, der dir auch privat gefallen wird. Ja. Hast du nicht Sorge, dass deine Beziehung, deine Liebe doch dann irgendwann mal wirklich, dass das alles auffliegt durch deinen Beruf? Ich denke mal nicht, weil ich kann das sehr gut verstecken, weil ich arbeite dann halt auch in einer anderen Stadt. Aber es ist immer ein permanentes Doppelleben, ne, was du führst. Ja, im Endeffekt schon. Liebe Bianca, unsere Sendung ist gleich zu Ende. ja. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Arbeit, viel Spaß. Ja. Pass auf, dass dir nichts passiert. Naja, ich muss eher auf den Boden aufpassen, dass ich nicht in einem Personengewahrsam lande. Ah ja, noch ein anderes Thema, konnten wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Alles Gute auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss, Bianca. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik Hans Jürgen Wilde. Mein Körper ist mein Kapital, so hieß unsere Sendung heute. Morgen haben wir kein bestimmtes Thema, ihr könnt anrufen zu jedem Thema. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich freue mich auf euch, schlaft gut, bis morgen. Ciao.